schreib wie du, ja, dem schenke ich ein Rendezvous. Will so schöne Liebesbriefe schreib wie du, an den denke ich immer zu. Wenn die Post von dir was bringt, freu ich mich so sehr. Mich nicht Baby und Sweetheart, oh nein, dir fällt immer wieder etwas anderes ein. Und weil mir noch keine solche Briefe schrieb, darum, Liebling, hab ich dich so lieb. Will so schöne Liebesbriefe schreiben wie du, ja, dem schenke ich ein Rendezvous. Schöne Liebesbriefe schreib wie du, an den denke ich immer zu. Wenn die Post von dir was bringt, freu ich mich so sehr. Nur weil jedes Wort so klingt, als ob es von Händen wäre. So schöne Liebesbriefe schreib wie du, ja, dem schenke ich ein Rendezvous. Schöne Liebe.